Es hat sich in den letzten Jahren ein ganz eigentümliches Genre innerhalb des Folk gebildet, Neofolk. Darunter fallen aktuelle Gruppen wie zum Beispiel Off the Wind and the Moon aus Dänemark. Neofolk, auch stellenweise Apokalyptik Folk genannt, ist oft sehr düster und behandelt textlich Themen wie beispielsweise Naturmystik, Satanismus oder auch Buddhismus. Es ist eine richtige Subkultur entstanden, aus der einige Künstler in Verdacht stehen, mit der rechten Szene zu kokettieren. Der Großteil der Protagonisten des Neofolk gilt aber bewusst als unpolitisch. Kommen wir zurück zu Off the Wind and the Moon. Irgendwo muss ich bei deren Klängen immer an Leute wie zum Beispiel Leonard Cohen denken. Dunkel, melancholisch und äußerst stimmungsvoll. Off the Wind and the Moon jetzt mit dem Stück Lost in Emptiness.